HR2 Kultur. Hörspiel. Bereits zum 10. Mal findet an diesem Sonntag ein Tag für die Literatur statt. Über 100 Veranstaltungen in ganz Hessen widmen sich der Vielfalt hessischer Literatur, von Klassikern über zeitgenössische Werke bis hin zu experimentellem. Alle Informationen zum Programm finden Sie auf hr2.de. Auch unser heutiges Hörspiel steht ganz im Zeichen der hessischen Literatur. Und was für eins! Ein echter Klassiker. Der tolle Hund von Ernst Elias Niebergall. Natürlich in waschechter Darmstädter Mundart und meisterhaft in Szene gesetzt von keinem Geringeren als Wolf Schmidt, einem wahren Virtuosen des hessischen Wortwitzes. Ein toller Hund ist Auslöser dieser herrlich verschlungenen Geschichte. Mit dabei ein Student, der aus Liebeskummer sein Studium an den Nagel hängt, ein ehrbarer Schneidergeselle, der beinahe auf den Hund kommt, und zwei junge Damen, die für reichlich Wirbel sorgen. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen mit dieser Inszenierung aus dem Jahr 1954 und mit den vielen spannenden Angeboten in ganz Hessen. Der tolle Hund. Eine alte Darmstädter Lokalkomödie von Ernst Elias Niebergall. Hörspielfassung Wolf Schmidt. Die Personen und ihre Darsteller sind Metzger Knipelius, Willi Umminger, Katharine, seine Frau, Else Knott, Fritz, Student, ihr Sohn, Rudi Schmidt, Bärbel, ihre Tochter, Irene Marholt, Herr Puttel, Franz Schneider, Frau Puttel, Sophie Corseus, Sabine, ihre Tochter, Hilde Nocker, Valentin, Schneidergeselle, Robert Stromberger, Herr Nachtschatten, Boy Gobert, Regie, Wolf Schmidt. So, wo war ich dann stehen geblieben? Ach Gott, das ist einmal leer, dass man so buchallweil versteckeln muss vor den Eltern. Ach ja, das war noch schöne Zeiten, diese Ritterzeiten. Wenn's nur alleweil noch so wär, da wär ich ein Freilein und mein Faldin wär ein junger Ritter. Und er tät vor mir auf die Knie falle und ausrufe: O Dame meines Herzens, ohne dich kann ich nicht leben, und kein anderer nehm ich nicht. Und da könnt ich nicht mehr widerstehen und tät sanft lispele: Ja, Faldin, ich liebe dich, ach. Ach. Ja, geht mal, sieben Kreise, wenn du willst. Ach Gott, der Vater ist schon wieder da. Schnell das Buch weg. So, du lese mal den Brief, Bärbel. Der ist von Fritz. Dein mussiger Bruder wird wieder Geld haben wollen. Ich merk's schon. Was hast du denn da? Ach, nix, Vater. Ich glaub gar, das ist so ein Roman, Schinke. Weiß mal her. Die Spukende, was die Kränk? Nonne im Schauertal. Hör mal, Bärbel, wenn ich noch einmal so ein verfluchter Roman bei dir verdapp, da schmeiß ich dann links und rechts unter Kopf rum, dass da die Ohren wackeln. Merk das mal für die Zukunft. Geh an der Arbeit, helf deiner Mutter in die Küche kochen. Ich will dir den Hochmutsteibel aus dem Kopf bringen, da bin ich da planmäßig gut davor, du Schlamp. Sparen Sie nur in Ihr Schimpfrede. Davor bin ich dein Vater und du bist der Gänse-Ding. Geh hinaus und sag deiner Mutter, sie soll reinkommen. Ja, es ist ja schon gut. Ich weiß nicht, was das für Zeiten sind. Die Kinder haben gar keinen Respekt mehr vor ihren Eltern. Was hast du dann, Vater? Was holst du mich dann unbedingt aus der Küche? Hallo, Bärbel. Lese mal den Brief. Ich muss sonst mal Brillen setzen. Gießen, den 8. Oktober. Geliebte Eltern, euren lieben Brief habe ich empfangen und beeile mich, ihn zu beantworten. Eine Pflicht, welche mir jetzt umso dringender am Herzen liegt, je deutlicher ich einsehe, dass fremde Lästerzungen es sich angelegen sein lassen, den Samen des Aschwohns in eure sorgenden Herzen zu streuen und mich euch mehr und mehr zu entfremden suchen, wie nahe mir dies geht, wie groß mein Schmerz hierüber ist, möchte ich euch vergebens zu schildern versuchen. Nur einiges will ich darauf entgegnen, in der festen Zuversicht, dass ich noch nicht ganz aus euren Herzen verdrängt bin, dass ich noch stets einen Platz in demselben einnehme. Doch, was schreibt der Bub so schön? Moin, Frau, was sagst du dazu? Soll man unserem Fritz weniger glauben als dem Herrn Gevatter? Der Fritz hat gewiss keine Lumpereien angestellt, das habe ich immer behauptet. Ich lebe so solid als möglich, trinke keine geistigen Getränke und studiere rastlos, damit ich recht bald eure Hoffnungen erfüllen kann. Aber meine Kleider sind schlecht bestellt. Was? Hat er den kleinen Rock erstrickt? Meine Wäsche hat durch die Gewalttätigkeit der hiesischen Waschfrauen sehr gelitten und ich brauche notwendig 1 Dutzend neue Hemden. Ich habe doch erst auf dem Michelstag neue Hemden machen lassen. Meine Stiefel sind durch das hiesische schlechte Pflaster ganz auf dem Hund. Das Stich, der hat auch 4 Paar Stiebel mitgenommen. So, dann brauche ich viel notwendige Bücher. Alles dieses zusammen beläuft sich auf ungefähr 100 Gulden, welche ihr mir in der Kürze schicken müsst. Denn ich leide an dem notwendigsten Mangel. Das ist aber doch übers Bohnenliche. Wie lange ist denn das her, Kathrin, dass ich mein Geld geschickt habe? Ja, am Freitag waren es 14 Tage, da hat er 75 Gulden gekriegt. Also nein, Alter, da möchte man sich doch gerade auf den Kopf stellen und mit der Bar verwundern. Ich war doch auch ein junger Bursch und war doch auch lustig. Wenn ich aber mal halt mal das Bier und mal Ebelmeier hatte, da war ich zufrieden. Hätte ich ihn da was anderes lernen lassen bei meinem Geschwisterkindsvetter, bei dem hätte er schon das Saalerhandwerk lernen können, gebt mir doch mal den Wisch her. Der Brief ist doch noch gar nicht all. Also dann macht, dass er fertig wird. Ich alteriere mich, dass mir alle Glieder zittern über so einen Schlüffel. Seid auch so gut und besorgt beifolgendes Paket an Herrn Puddel. Es sind Proben von Tabak, um die er mich ersucht hat. Was ist denn das für ein Paket? Da leid's mir, Mann. Die Kottel wäre runtergegangen. Da hängt eben so raus. Ach, Schälche. Ei, guck sie mal, Vater. Weiß mal her. Kurz kränk, ja. Seidenweiberhalstuch. Ist das der Duak? Das wollen wir doch einmal aufmachen. Da sind faule Fische dahinter. Das Weiberhalstuch. So ein neumodischer Kamm. Ein paar Handschuhe und ein Schnall. Das ist mein schöner Duak. Ach, da ist ja noch ein extra Briefchen drin. Das ist vielleicht ans Bienchen, mit der hatte ich immer gehabt, wie er noch in die Schule gegangen ist. Ja. An Fräulein Sabine Puddel, wohlgeboren. Das verstehe ich aber nicht. Die Sachen sind doch an der Herrn Puddel selbst adressiert. Ja, aber der bekümmert sich um gar nichts, was vom Briefschafter anbelangt, weil er mit dem Lesen nicht recht fort kann. Und da geht alles durch ein Bienchen seine Hand. Tu doch mal die Sache weg. Ach, wie sieht das hier so schlampig aus? Und das Stück räumt doch mal den Dreck von der Stiel. Herein. Ach, empfehle mich, Frau Puddel. Ja, so ein seltener Besuch. Fällt mich rein. Sie lassen einen ja ganz im Stich. Da muss man gerade zu Ihnen kommen, wenn man Ihnen sehen will. Na, wie geht's? Danke der Nachfrage. Alles noch auf 2 Bahn. Ja, lassen Sie sich nieder. Dankeschön. Warum haben Sie dann den Herr Puddel nicht mitgebracht? Ach, dort. Mein Mann, der hat alleweil den Kopf so voll von den neuen Verbesserungen, die in der Altstadt gemacht sollen werden und von der Gemeinderatswahl, dass er gar nichts Gescheites mehr redet. Ich kann mich ja auch nicht lang aufhalten. Wir haben große Wäsche. Aber kurz 1000? Ja, was ist ja das Bärbelchen so groß und dick geworden? Kennen Sie? Also, wenn ich noch dran denke, wie sie noch so klar war, so ein kurzer, dicker Steppel, da sieht man, dass man alt wird. Ach Gottchen, und was war sie so wild klar? Der liebe lange da auf der Gasse rumgedollt mit der Bube und alles fort gesungen. Ach, wenn ich doch nur kein Mädchen wäre. Ach, schweiße doch still. Ah, no. Brauchst du dich doch nicht zu schämen. Du warst ja selber mal noch ein kleines Kind. Naja, leider habe ich ja gar keine Zeit. Aber was ich sagen wollte, was macht dann der Fritz? Hä? Ich habe ja schon so lange nichts mehr von ihm gehört. Wie er das letzte Mal fortgegangen ist, da hat er mir ja nicht einmal ein Tschee gesagt. Naja, also der Fritz hat lange nichts mehr von sich hören lassen. Ja, deswegen bin ich eigentlich gekommen. Ich hätte Ihnen was mitzuteilen, Frau Gevatterin. Und Ihnen, Herr Gevatter, eben von wegen dem Fritz. So? Ja. Bärbel, geh mal raus, steck den Hinkel auf. Ach ja, muss nicht sein, Vater. No, Sie haben mich eigentlich ordentlich neugierig gemacht. Ja, ich muss ganz von vorne anfangen. Ich muss mich ja leider kurz fassen. Ich habe ja leider so wenig Zeit. Also Sie wissen ja, früher, wie er noch hier war, da ist ja ein Fritz als vor zu uns gekommen. Na, und war uns immer sehr angenehm, wenn er da war. Unser Herz hat an nichts Böses gedenkt. Ne? Nun war das Bienchen schon konfirmiert und der Fritz, ne, der wird so seit 18 Jahren alt gewesen sein. Und da haben wir gemerkt, dass das Bienchen auf einmal sein Maul gehängt hat. Mhm. Das ist ansilbisch geworden. Na, und war nur dann munter, wann der Fritz uns besucht hat. Aha, na, und das fiel mir auf. Und da sagte ich zu meinem Mann, Mei, Konrad, ja, was fehlt an dem Mädchen? Ein Moment, das wäre krank. Das fällt ja ganz vom Fleisch. Ach, geh mal weg, sieht mein Mann zu mir. Du bist der Gans. Ah, das ist alleweil so Mode unter den Mädchen, dass sie blass aussehen. Ah, du bist mit der Einbildung gestraft. Nun, mein Mal gehalten und hab immer mein Teil gedenkt. Nicht? Und nun, da hat sich's mal zugetragen, dass es sehr schön Wetter war. Und weißt doch, ah ja, der vorige Herbst, ne? Mein Mann, der hat noch gesagt, wenn's Wetter so blieb, und dann hätte man 14 Tage Micheli. Nun, die Sonne, die hat so heiß geschienen, und nun, da sagt mein Mann zu mir, meine Frau, wie wär's, wir wollen ein bisschen nach draußen gehen. Ich wollte erst nicht, aber er hat nicht geruht. Nun, das Bienchen, das hat mich so lange gequält, bis ich endlich gesagt hab, mir zu gefallen. Nun, wie wir so nach draußen gekommen waren, und da haben wir uns in den Garten gesetzt und haben uns Pfannkuchen backen lassen. Und das waren phänomenal gute Pfannkuchen, so krachelig, also das Maul wässert man noch danach. Na, mein Mann, der hat sich dann ein Buttelchen Äppelwein bestellt, nun, wie man so da sitzt, da kommt auf einmal ihren Fritz, setzt sich zu uns und wir waren so verknischt, gell. Mein Mann, der war gerade recht munter und hat den Äppelwein schon ein bisschen im Dach und hat lauter schwere Noten Spess gemacht. Ne? Nach und nach, da sind viele Leute gekommen und Musikanten, nun, da ist in der Scheier getanzt worden. Ja, ja, und auf einmal merken wir, dass das Bienchen nicht mehr bei uns war. Und kurz gesagt, also, der muss jemand Fritz und mein Bienchen, die waren auch schön. Mhm. Ha, nun haben wir gedacht, die hätten uns verloren, weil so ein großer Truwe war und gehen im Garten rum und wollen sich ein bisschen ausschnaufen. Na, und auf einmal, da kommen wir an eine Hütte und was glauben sie? Da sitzt die in Fritz und mein Bienchen und haben sich um den Hals. No, aber ja, so. Und der Fritz, der hat gerade gesagt, ach Bienchen, wenn du nur wisst, wie gern ich dich hätte. Na, und wie er das sieht, da guckt sich das gottlose Mädchen rum, sieht uns und kreist, ach Jesus, meine Mutter. Na? Und da sind sie zusammengefahren und auseinandergefahren, als hätte Blitz in die Hütte geschlagen. Ich sag zu meinem Mann, Konrad, sagte ich, wir wollen du, als hätte man nichts gesehen, dass es keinen Auflauf gibt. Na, da sind wir weitergegangen. Wie wir aber am Abend daheim waren, da hab ich's ja vorgenommen und hab gesagt, du gottlos Stich, sagte ich, willst du alleweil schon der Murschafter anfangen, sagte ich, lern erst einmal kochen und nähen und wäschen, sagte ich, ehe du an so Sachen denkst, sagte ich, wie's deine Mutter auch gemacht hat, ne? Ja, und hab sie gescholle, dass kein Hund ein Stück Brot mehr von ihr genommen hat. Ja, nun hab ich in meinem Sinn gedacht, es wäre gut und war ruhig. Ja, warum haben sie mir das dann selber mal nicht gleich gesagt? Gott, ich wollte kein Geschwätz anfangen. Die Sache war ja erledigt und hat ja kein Mensch mehr dran gedacht. Ja, ja, und die vorige Woche, da war mal das Bienchen auf Besuch in Bessungen. Und ich wollte in der obersten Kommodschublade etwas suchen. Ne? Mein Mann, der wollte ein paar frische Socken haben, weil er immer so stark an der Fies schwitzt. Na, ich suche und suche und kann den Kommodschlüssel nicht finden. Da gehe ich dann in den Bienchen, sein Schlafkabinettchen, wisst ihr doch, der Stippchen da hinten aus, gleich eine Erde, wo die Blumenscherben stehen. Ne? Na, und denkt, das Mädchen hat ihn in seine Stube liegen lassen. Und ich gehe wie ein Schublad und was meine sie, was ich finde? Einen ganzen Bindelbrief, lauter Liebesbrief von ihrem Fritz an meine Tochter. Sollt man mal. Ja. Hoch, allmächtig, der wird's am ja blimmerand vor der Arme. Ja, ich bin ihn aber dem Mädchen dann auf der Buckel gerückt. Und da hat sie mir gestanden, dass er sich schon den Namen schreiben täte, seitdem, als der Fritz in Gießen wäre. Ja, ja. Ja, also, Jesus, ich muss ja fort. Also besinnen Sie sich, was Sie tun wollen. Ich will mit meiner Sabine schon fertig werden. Sie wissen, dass er eine Partie machen kann, also taucht's nichts. Ich will mein Kind nicht in der Leute Meile bringen. Nehmen Sie mich nicht. Ich will aber eine rechtschaffe Frau, die sorgt doch für ihr Kind. Na, es ist gut, dass Sie es uns gesagt haben. Ja. Aber bleiben Sie nur noch ein bisschen. Na, es wird schon bald 4 Uhr sein. Und da kriege ich meine Leute 3 Uhr essen. Und wenn ich da nicht selbst daheim bin, da geht mir das Gesinn und die Bube über den Küchenschrank und reißen sich ran Brot und schmieren sich die Butterfaust dick drauf, wo sie doch eben so teuer ist. Also, fehl mich Ihnen. Besuchen Sie uns bald wieder. Hm? Fehl mich, Frau Puddel. Also, was sagst denn da dazu? Das sind mir saubere Geschichte. Liebschaften hat der Bub auch noch. Nur also, Liebschaft hier, Liebschaft her. Aber wie die Puddel schwätzt, als Dätsere Schand bringe, wenn der Fritz ihr Mädchen gern hat. Die braucht sich dick zu machen. Man wisse auch, wo sie her ist und dass sie von Haus aus kein roter Heller im Vermäsche hat. Was war sie dann, ehe sie die Puddel geheiratet hat? Ein Zappmädchen und hat den Leuten für einen Kreizer Schnaps eingeschenkt. Und wenn der lumpischste Kerl gekommen ist und hat für einen Kreizer Bier trinken wollen, da hat's ihm aufwarten müssen, die Frau Hochmut. Aber die kriegt's noch unter die Nase geribbelt. Und die Jungfer Bienchen, wenn sie kommt, da schneidet sie immer so ein super klug Gesicht und tut so vornehm, als wär sie wer weiß was, das raubische Ding. Ja, also das hat mich auch schwere Not gefuchst. Wir sind doch Gott straf mich nicht mit der Gas aufgelesen. Mein Urgroßvater war schon ansässiger Metzger hier. Und ein gescheiter Mann hat mir mal gesagt, dass es schon in der ältesten Zeit die Beliuse in Darmstadt gegeben hat. Wann die Puddel wieder kommt, da bring ich aber direkt aufs Zappe und frag sie, wie viel das Gläschen Doppelkimmel zu ihrer Zeit gekostet hat. Und wann sie verbascht vor Zorn. Wo ist mir dann mein Lebtag so was vor kommen. Die Leute wissen ja, dass es ein Drache ist und resonieren. Aber was wollen wir dann mit den 7 Sachen machen, wo der Fritz da geschickt hat? Das wird all behalten. Und das kann die Bärbel auch brauchen. Da sieht man es jetzt, wo das Heidegeld hinkommt. Weißt du was, Balser? Wir schreiben dem Fritz, er soll heimkommen. Da wollen wir ihn schon in die Reihe bringen. Das sag ich. Wer sagt das? Ich sag das. Der Fritz muss her. Der verlaveriert mir zu viel Geld in dem Giese. Ich weiß aber, was ich tue. Ich will denen zwar die verliebte Gedanken aus dem Kopf bringen, da bin ich da planmäßig gut davor. Das Bienchen soll sich umgucken. Der werde ich den Spaß versalzen. Ich will ihr auch denken schicken, dass er die Spitze vergehen. Lass mich nur machen. Geben wir mal das Päckchen her, das Briefchen. Da werde ich der Bienchen etwas neu packen, dass er die Lust am Fritz vergeht. Soll sie doch den schlechten Kammacher heiraten, den Nachtschatten. Ich weiß genau, dass den die Buddels absolut haben wollen. Und wenn der Fritz kommt, nächste Woche, da werde ich mit dem mal unter 4 Aare Fraktur reden. Na, warte, wenn der kommt, Freundchen, warte. Hallo! Hallo! Mach doch mal an, die Haustür auf! Ein Moment! Das wäre ja... Gott verdoppelte Fritz! Ey, wie ist er gekommen, Vater? Guten Abend, Vater! Guten Abend, Mutter! Ach, mein Bub, Alter, ist er ja, mein Gude! Guten Abend! Gut, dass du da bist! Wenn man an der Esel denkt, da kommt er gerannt. Wir haben schon die ganze Tag von der gesprochen. Na, dick und brat ist er von. Das gibt ein barbarischer Schlingel. Ja, er kommt ganz auf dich raus. Ach, ich bin schändlich Schmied. Na, was gibt's da Neues? Ich hab gedacht, du darfst uns einen Sack voll Neuigkeiten mitbringen. Bei uns geht alles noch der alte Gang. Aber sag mal, Fritz, du hast ja gar nichts bei dir. Ich hab da doch geschrieben, du sollst deinen Koffer mitbringen. Mein Koffer? Ja, stellt euch mal vor, was mir da für ein Besch passiert ist. Wie wir da zwischen Friedberg und Butzbach waren, hält mein Kutsch auf einmal still, steigt vom Bock, fängt an zu fluchen und sagt mir, steigen Sie mal raus, Ihr Koffer ist abgeschnitten. Ist er nicht faul, steige raus, da war der Koffer fort und die Seeler haben noch dran gehängt. Jesus, na, hast du dann all deine Sachen in dem Koffer gehabt? Ja, hat mir doch geschrieben, ich sollte herkommen und da hatte ich all meine Sachen in den Koffer gepackt. Ach, die feine Hemder und die schöne Schmiesersche. Ja, und die Himmelmenge Socke und Sacktische, wo ich so lang dran gemacht habe. Sollt man mahnen, so etwas ist mir noch nicht vorgekommen. Hast du denn keine Anstalter getroffen, dass du es wiederkriegst? Ich hab's auf der Stelle dem Bäuermeister von Friedberg angezeigt und hoffe, dass ich's wiederkriege. In die Zeitung muss man's setzen lassen. Ja, das hätte ich auch gesagt, aber alle Leute haben mir abgeraten. Der Dieb tät sich dann nur noch mehr in Acht nehmen. No, da wollen wir das Beste hoffen. Gräm dich nicht so drüber, Fritzchen. Wenn's fort ist, ist fort und es hilft auch das Lamme dir nix. Und so viel haben wir noch, dass wir dich frisch ausstaffieren können. Ja, es ist mir ja schändlich ärgerlich. Ich hab jetzt nix, als wie ich gehe und stehe. Hätte ich nur wenigstens meine Hefte noch. Hoffentlich wär's, dass ich im Korb habe. Ich kann's aber alles noch nicht recht bedabbeln, dass der Koffer am helllichtsten Tag auf der Chaussee ist abgeschnitten worden. Es ist doch unbegreiflich, sowas. Ich hab übrigens so manches andere noch. Dein letzter Brief, da hat mir sehr missfallen. Als Geld und Geld und wieder Geld. Wenn man einmal einen Brief von dir hätte gekriegt, wo nicht vom Geld geschrieben worden wäre. Ja, lieber Vater, meine Krankheit... Wenn man krank ist, da braucht man doch weniger Geld, da kann man nicht ins Wirtshaus gehen. Und dann diese Sache mit dem... übrigens, du musst auch noch ins Puddels gehen und ich erkundige, wie die Breverscher Tuwak gefallen haben, die du besorgt hast. Hoffentlich gut. No, wenn das noch Spaß macht. Du wirst dich umgucken. Was hast du da für einen Rock, ha? Die schwere Not. Man meint ja, du wärst ein Seiltänzer. Ach, der Rock war so, der war so abgeschabt. Da habe ich mir die Nähte mit Schnieren besetzen lassen, dass man es nicht so sieht. Und dann, dass an die Philister kennen und dass man ein Studio ist. Philister? Was sind denn das für Leute? Das sind Bärer. Ich will da mal was sagen, Fritz, und zwar in Giet. Das Wort kommt ja nicht mehr über die Zunge hier in meiner Gegenwart. Dein Vater ist auch ein Philister. Hast du mich verstanden? Ein ordentlicher Bayer, der ist mir lieber als so ein verdorbener, hochmütiger Student. Na, Vater, kommen Sie nur nicht gleich aus dem Häuschen. Es ist ja kein Schimpfen. Also der Babalabab, einmal für allemal. Ich will's nicht mehr hören, es passt sich nicht. Punktum. Wenn da einer herkommt, hat so ein bunte Stiebchen auf dem Kopf und noch so ein Bajazzo-Rock an und eine Pfeife, wo länger ist als er selbst und ein paar faustdicke Knaster dran hängen, ja, dann meint er vielleicht, er wäre der Großmogul und guckt er sich stolz nach aller Seite um. Ob er die Leute auch bemerkt haben, ach, geht mir doch weg mit eurer Nanzbosse. Übrigens, Fritz, du wärst doch in Gießen alles bezahlt haben. Du hast doch keine Schulden hinterlassen. Ihr meint, ich hätte Schulden? Schulden nicht direkt. Ich hab alles bezahlt, als bis auf ein paar Klepperschulden. Klepperschulden, so. Na, und wo hast du denn die Quittung? Ja, also die hatte ich in den Koffer gepackt. Gut, ausred, ist 3 Batzen wert. Fritz, mach deinem Vater keinen blauen Dunst vor. Gestehen wir die Wahrheit. Wenn Sie mir so wenig trauen, so können Sie sich selbst erkundigen. Ich habe Ihnen noch nicht belogen. Haben Sie mir ein Bett in die Reihe gemacht, Mutter? Ich bin so müde, ich will mich legen. Da bleibst du. Ich will's haben. Wenn du die Wahrheit gerettet hast, dann ist es desto besser. Stinkt's aber in der Fechtschule, da hat dein Vater auch noch eine feine Nase, verstanden wo? Wir wissen mehr, als du vielleicht glaubst. Ja, was machen dann die Verwandte? Ich muss doch morgen gleich einmal meinen Besuch machen, sonst nehmen sie mir's übel. Wohnen Puddels noch hinter der Vasenpump? Na, die sind längst ausgezogen und wohnen alleweil im pappbraunen Gässchen. Der Spinche hat sich die Zeit schon öfters nach dir erkundigt. So? Na, das hat's umsonst. So? Na, dann ist es ja gut. Sie heiratet auch bald, da den jungen Kammerer Nachtschade. Ich glaube, es ist Weihnachten. Dieser Binsche hei... So, naja, was geht's mich an? Meinetwegen heute. Ja, also ich steh dann doch lieber in mein Bett geh. Also, gute Nacht beisammen. Gute Nacht. Der Bub will mir nicht gefallen. Da stinkt etwas. Und wie er schwätzt. Und guck mal... So ganz nebenbei hat er die ganze Flasche Kimmel ausgetrunken. Nicht mehr so viel drin, dass er Mick drin versaufen könnte. Ich weiß nicht, ob er das in Gießen gelernt hat, aber so viel weiß ich. Er kann es aus dem Fundament. Na ja, ich denke, es ist Zeit, dass wir jetzt auch nach Bethlehem gehen. Was ist denn das für der Gedudel da draußen die ganze Zeit? Ach, das wird einer von den Schussexellen da drüben sein. Weißt du, die haben so Dinge, wenn man da drauf zoppt, da tun sie Pfeife. Wenn's Feierabend habe, da verfieren sie alle mal so Musik. Die Dachdieb kennt da auch was anderes du, als an die Ohren vollblasen. Na, gute Nacht. Gute Nacht. Na, was ist dann, Bärbel? Und du willst dich noch nicht lehen? Legt euch nur, ich will noch das Geschirr spielen. Man hat sonst wieder Mäu, die ganze halbe Mäu zu fegen. No ja, aber dann dummel dich, dass du dich auch auf dein Ohr legen kannst. Dass du mir nur die Lichter ordentlich ausmachst. Ja. Dass mir nichts angeht. Nein. Gute Nacht, Kind. Gute Nacht, Mutter. Mensch, hab ich aber jetzt Ängste ausgestanden. Ach Gott, der Faldin ist aber auch gar zu dabbig mit seiner Ziehharmonika. Hallo? Ach Gott, sie steht draußen und das Regen vom Himmel runter. Der treue Mensch. Hallo, da ist er. Guten Abend, Faldin. Alleweil haben sich die alle erst gelegt. Komm hier durchs Fenster. So, jetzt muss ich... Gott, der am Bärbelchen, das kann ich da schriftlich geben. Da in dem Häfchen ist es so dunkel wie in einer Kuh. Das Hoftor war schon zugeschlossen. Da bin ich da mir nix, dir nix, mit Lebensgefahr drüber geklettert. Hab mal so einen schweren Los zur Landenarren, mal Sonntag so Hose verrissen. Gott. Aber... Aber davor krieg ich Drachenkuss. Geh, Schote. Oh, was bist du so nass? Ach, du, wie ich dich draus hab spielen hören. Uns hat alles vom Himmel runter geschüttet. Da hab ich gemeint, das Herz sollte mir verspringen. Komm, setz dich ein bisschen an den Ofen und trocken dich. Es ist freilich kein Feier drin, aber du kannst sonst krank werden. Das tut mir nix. Ich hab in den Sticker Natur wie ein Ochs. Ach, Bärbelchen, was tu ich dich liebe. Ich steh dich liebe, wenn du im niedrigsten Stand geboren wirst. Da soll mich der Teufel quitt weiß holen, wenn's nicht weiß. Das bin ich überzeugt, Faldin. So war die Sonnenschein. Hat sich dann dein Onkel noch nicht erklärt? Er tut sein Maul nicht oft davor, da mach ich mit dem Mistgabel stichele, wie ich will. Ich kenn dem doch nur sein Geschäft führen wie gewärts. Und er kennt sein alte Tage in Ruf erleben. Aber er will nicht. Und schade tut's ja auch weiter nix, wenn's auch noch ein paar Jahre dauert. Das Geschäft, es gibt er mir doch noch. Und du bleibst mir doch drei. Ich glaub, du fragst auch noch. Aber hör schon mal. Es wär doch nicht... Ach Gott, es kommt jemand die Treppe runter. Der Teufel wird doch nicht so ein Spiel haben. Ich hab ja keine Furcht. Du, aber ich spring in die Kammer. Gott, steh am Bein. Gott, zwinge. Oh, Jesus, na. Da hab ich aber Schwein, dass du noch oft bist, Bärbelchen. Ich hab'n Durst, ich kann die Reihe aussaufen. Gib mir mal eine Puddel Wasser her. Oder warte mal, ich trink lieber einen Schnaps. Der Vater hat als an da drinstehen in der Kammer. Nicht in die Kammer, da kommst du nicht rein. Ja, warum dann nicht? Seit wann wird dann die Kammer zugeschlossen? Oh Gott, was weiß ich? Es werden allerhand sieben Sachen drin aufgehoben. Wart, ich will dir Wasser aus der Küche holen. Warum liegst du dann noch nicht im Nest? Ist da noch ans Hunde? Ich meine, ich hätte die Schwätze hier. Ach, es wird der Grabbel gehabt. Auch das viele Durcheinanderkneipe ist mir ganz katzejämmerisch zumut. Da drin dem Vater sein Schnaps kennt man auf die Strimp helfen. Der wäre gerade richtig. Nein. Ach, muss das Kämmerchen auch ausgerechnet zu sein. Vielleicht schließt einer von meinen Schlüssel. Nein, Fritz, da habe ich noch meinen Stubenschlüssel von Gießen. Ach, lass doch. Was machst du dann? Ach, du bist dann ganz verrückt. Der ist zu groß. Ach, komm, hör doch. Kammerschlüssel. Was spielst du denn nur nix in der Kammer? Warte, ich schrisch dich doch noch. Was, Däubel? Was war denn das? Was denn? Bärbel, alleweil hat's da drin barbarisch gerumpelt. Ach, was denkst du denn? Schläft dann jemand in der Kammer? Was? Es wird in deinem Kopf gerummelt haben. Oder die Katze hat eben umgeschmissen. Ich glaub gar, du fährst dich, hä? Geh, schnall deinen Rand mit deinen gänsischen Geschwätzer. Ich weiß, wie ihr Katz rumpeln kann. Man soll doch einmal nachsehen. Hast du dann keinen Schlüssel? Ich muss unbedingt einen Schnaps haben. Ach, lass dich haben, Guy. Weißt du da nicht, dass die Mutter den Schlüssel abends immer abzieht und in den Sack steckt? Komm, geh doch da weg, los. Ich mahn, mit meinem Kommodschlüssel müsst's gehen. Weißt du, du machst mir doch das Schloss kaputt. Geh mal von der Seite, du wirst mich zur Sache lernen wollen. Der Teufel, das war Genosse. War das wieder die Katz? Es ist einer drin, hol mich, du Schwed. Der Schlüssel her, laufe nuff und weg, der Vater. Wart, Kerl, du bist des lebendigen Tod. Jesus, was fang ich denn an? Denn sie ist die Heulerei, die hilft nichts. Vater, stehen Sie auf, bringen Sie die Brechstange mit. Es sind Diebe im Haus. Sie sind über Ihrem Geld schränken. Die Kerl brennen durch. Sie kennen Ihr Schlupfloch nicht viel. Bis der Vater kommt, kennen Sie das Haus vertragen. Warte mal. Der hält der Hackbein. Oh, jetzt wollen wir mal sehen. Nicht, Fritz, nicht. Ich beschwöre dich. Hör weg. Den Kerl da drin haare ich mit dem Hackbein auf die Vernunft, dass er den Glauben verliert. Jetzt ist ein Fenster aus. Das kann ich auch. Halt, Spitzbub. Halt. Halt, den Dieb. Gott im Himmel. Oh, wie furchtbar, wenn er meinen Arm voll den kriegt. Wo sind die Kanaille? Ach, wie furchtbar. Nur die Bärbel, die lebt ja noch und kreischt wie ein Dachmacher. Wo sind denn die Gaudieb? Fritz! Na, wo ist er dann? Am Fenster hinaus. Schlagfluss, die sind eschabiert. Die werden sauber Arbeit gemacht haben. Das Geldschränkelchen ist ja noch zu. Da leidet ja noch alles in der schönen Frisur. Es ist kein Bärsch gestohlen. Fritz, sei kein Esel, es ist ja noch alles da. Mach auf! Ich bin! Ach, Jesus, er hat ihn! Ja, schließ doch auf! Was knoddelst du dann? Wer doch nicht die ganze Nacht auf der Gast stehen bleiben soll. Aber Courage hat er im Leib wie ein Terk, der Bub. Der schläft in dem Stück seinem Vater noch. Na, hast du den Kujon? Er ist durch. Wie der Schimmel durch die Hecke. Pass du mal auf, wie mir's gegangen ist. Wie ich da in meiner Eile dem Fenster hinaus bin, stürz ich der Länge lang nach auf die Nase, dass der Dreck über mir zusammengespritzt ist. Ihr seht's ja. Ich aber nicht faul. Raff mich auf. Da war das Oos schon um die Ecke rum. Ich kreisch, dass mir der Geuel bald geplatzt ist. Halte Dieb, Feuer, Ofen und alles hin am Her wie Blut vergieße. Aber in der kleinen Ochsengasse habe ich ihn verloren. Er muss sich ins Stinkgässchen oder nach der Jüdischule zu retariert haben. Zu Gesicht habe ich ihn nicht mehr geredet. Naja, bin ich halt zurück. Aber ein ganzer Schwanz von Leuten ist hin am Her gezogen und wollte all wissen, wo der Dieb ist. Da hab ich gesagt, wenn ihr es nicht wisst, ich weiß es auch nicht. Oft selber habt ihr mir nicht gegeben und hab's stehen lassen. Draußen vor dem Haus steht noch ein ganzer Trupp. Na, sagt mal, was ist dann gestohlen worden? Ach, Gott sei Dank. No, Bärbel, dumm dir. Wer hat dann recht gehabt? Es war einer drin. Gestohlen ist nix. Kein untätiges Wort. Du hast sie vertrieben, die Kerl. Gib mir die Hand, Fritz. Du hast dich als ein Mensch bewiesen, wo Courage im Leib hat. Das werde ich ja nicht vergessen. Respektive, ich werde daraufhin einiges vergessen, wo ich da eigentlich noch sehr ernstlich und noch schwamm drüber. Du bist ein tapferer, kleiner Mensch. Bravo. Na ja, das hast du von mir. Ja, Hänschen. Gelle, du bist mein Bester, mein Ahnsischer. Dir kann ich mein Leid klagen. Ach, ist das eine Beswelt, wo ein Kanaillevogel der ahnsische Mensch ist, dem man sein Herz ausschütten kann. Ich will den Fritz vergessen und weil mir's noch so schwer wird. Und doch, Hänschen, er hat mich bitter beleidigt, wo ich doch wirklich keinen Anlass gegeben hab. Was hab ich nicht schon um ihn gelitten? Was hat mich die Mutter nicht schon um ihn ausgeschenkt? Ich hab's all ertragen. Und zum Dank schickt der armen Fressierkamm. Desol Hase, nimm du nur deinen Kamacher, ich will nichts mehr von der wissen. und schreibt so einen spöttischen Brief dabei, als wären es die größte Präsender. Gell, das hätt's der achter Lebensdorfs vom Fritz nicht gedenkt, Hänschen. Schatten so gern und hätt mein Leben vorn gelassen. Und jetzt kinderarm so. Ach, und das Schlimmste ist, ich kann's kein Mensch klore, sonst wär ich ausgehutzt dazu. Ja, und ach, ich kann man nicht aus dem Sinn schlore. Jetzt merk ich erst, wie gern ich ihn hat. Ach, und da dieser Nachtschatte, ich kann ihn nicht ausstehen. Es wird mir allemal wie ne weh, wenn er kommt und mit seiner schmeichlerischen Redensart anfängt. Da war der Fritz anders. Wann am der angeguckt hat mit seinen blauen Haaren und hat nur gesagt, Bienchen, mir zwar bleiben sich drei. Da war mir ganz wohl ums Herz. Aber da der Nachtschatte, der hat schon so eklig Stimme und man hört ihm an, dass er nicht von der Leber wegrät. Ach, ich kann ihn nicht heiraten mit seiner roten Nase. Lieber wär's ein Aaljungfer. Er riecht auch immer so noch Schnaps. Ich glaube, es ist ein Erziefer. Wie sich nur der Vater und die Mutter von dem Menschen so mäßig balvieren lassen. Die schweren starr und baufen. Herein. Guten Tag, Bienche. Ach, Sie sind's, Herr Knibelius? Sie hätte ich doch nicht erwartet. Also ich kann wirklich nicht begreifen, wieso sie haben noch die Ehe schenke. Seit wann hast du mich dann sie, Bienchen? Oder willst du mich foppen? Herr Knibelius, ich muss Ihnen bitten, das du wegzulassen. So nah stehen wir nicht. Wenn sie etwas mit dem Vater oder mit der Mutter zu tun haben, der Vater ist ausgegangen und die Mutter ist in der Wäschküche. Mit mir werden sie hoffentlich nichts zu schaffen haben wollen. Ei, Bienchen, hör ich recht? Oder habe ich meinen Verstand verloren? Habe ich dir dann etwas zu leid getan? Ei, was ist er dann? Hast du vielleicht meinen letzten Brief nicht gekriegt? Wenn sie einem auch noch rufen wollen, Herr Knibelius, dann muss ich Ihnen recht sehr bitten, mich mit Ihrer Werdegage was zu verschonen. Es ist unverschämt genug, nach solchen Vorfällen arm wieder über die Schwelle zu kommen. So sag doch um Gottes Willen, Bienchen, was ist dann vorgefallen? Wenn Sie nicht gehen wollen, dann gehe ich. Was sind denn das für Stinkereien? Halt's Maul, dummer Vogel! Soll das wirklich so einen Grund haben mit dem Kammerer? Na, ich schmeiß dem Kerl alle Rippe im Leib entzwei. Und das Bienchen hat sich so geschwind herumgedreht. Weiber, Weiber, wie soll man sich das zusammenreimen? Man kann sich auf keinen mehr verlassen, sie sind all falsch wie die Katze. Na bitte, wenn du nicht willst, ich will auch nicht. Also Mann, was hat man mit dir sein Last? Ei, wieso? Was hast du dann schon wieder, Frasch? Doch mein Vater selig, der hat immer gesagt, du bist so gut. Du kommst nochmal nicht durch die Welt und sie ist aufs Ohr so eingetroffen, dass ich dich geheiratet hab, Buddel. Du wärst ja gar nicht so übel. Fasst mir ja auch, wie es geht und mein Leben soweit ganz ahnig, aber da ist wäre noch zur Unordnung. Anderen Männer, wenn die etwas gebraucht haben, dann lese es wieder an seinen Platz. Aber der Herr Buddel, der ist im Stand und legt den Stiebelknecht in die Tischschublade. Braucht die Salvet vor den Sacktuch. Ja. Alle Socken zieht er verkehrt an. Ja. Wechselt um 1000 Gulden sein Stibbel nicht. Putzt die Schuhe vom Gratzeisen nicht ab, dass man alleweil mit dem Besen hinein reingehen muss und kann kehren. Ach, ich bin mein Leben so satt über so einen Mann. Und noch eher alter rieche ich mich aber über das Mädchen. Das ist mir für einen Klick versessen, wie der Teufel auf Arm See. Und als kein Dank. Und du bekümmerst dich nichts um die Sache. Die wärst, glaube ich, auch nicht allein. Wenn sie Dambo heiratet hat. Ei, ja, no, ich... Gott, und wie du wieder aussiehst, wie vom Galgen abgeschnitten. Ist es nicht ein Schand und ein Spott? Was hast du dann da wieder gemacht? Ei, ja, no, ach, ich werde es erleben, dass du mich noch tot erhörst mit deinem schlurischen Wesen. Guck dich noch einmal im Spiegel an, wie du aussiehst. Ach, geh weg von dem Spiegel. Der wird dreckig, wenn du mal reinguckst. Bohrt wie ein Eel. Gewiss seit 14 Tagen nicht rasiert. Die Wäsche hin aus der Fähre da. Wo hast du denn das Halstuch da hergekriegt? Ei, Frage, hast du mir dann das nicht gegeben? Ach, ich hätte bald was gesagt. Ei, das ist ja eins von deinen blauen Sacktischen. Und das Halstuch, das wirst du wieder im Sack haben. Ah, da haben wir die Bescherung. Putzt sich die Nase ins Halstuch und mischt Sacktuch um den Hals. Komm mir noch einmal so eine Runde. Ach, geh mir aus der Aare. Ich will gar nichts mehr von dir wissen. Sei doch nur klein nicht so bes über mich, Frage. Was, Frage? Deibel sei Großmutter ist deine Frage, deine dumme Rette. Ja, was läufst du dann jetzt schon wieder rum, hä? Was guckst du dann so dumm so überall hin? Oh, hast du vielleicht mal braune Hose weggetan? Ich such sie schon den ganzen Morgen, wie steckt man. Ei, was? Möcht mir dann da nicht verzwatzeln? Ei, guck dich doch an, Aufwald. Ei, du hast sie ja an. Hä? Tausig Frage. Du hast recht. Ich hab's an. Da wär's freilich kein Wunder, dass ich sie nicht finde. Ja, ja, das weiß ich, dass ich recht hab. Drum folg ich ihm doch auch in Zukunft, wie es einem ordentlichen Mann zukommt und er ja nicht tot. Na? Was möchtest denn du schon wieder für ein Gospienchen? Nix, Mutter. Du Mann, jetzt guck mal da her. Dann schneidet das Mädchen nicht das Gesicht, als wollte sie den Pelz vergiften. Ich weiß schon. Schlacht euch aus dem Sinn, kann nichts draus werden. Ein repetierliches Mädchen, es fängt eigentlich gar keine Liebschaft mit einem Student an. Was hast du denn an dem? Ein windischer Bursch hat schon mehr Geld verlaboriert, als er mal kriegt. Ohne dem haben es die Knibelius also gar nicht so dick da sitzen. Er war der Alt gern sein Gläschen robbt und der Sohn der Große spielt und die Tochter nichts tut, als sich putzen. Ah, da ist bald ausgewirtschaft. Also sag doch auch mal etwas, Puddel. Ah ja, no, ich... Also ich möcht nur wissen, was er gegen den Herrn Nachtschatten hat. Ich hab allen Respekt vor ihm. Er ist gewerfelt, vierte Gebildspruch und hat sich schon so ein Schäfchen geschoren. Das Knibeliöse Fritz aber scheint mir, so viel wie ich von der Sache verstehe, gar kein recht Genie zum Studieren zu haben, denn er raucht mir zu viel Tubak. Und ein gescheiter Mann von hier, der hat mir öfters versichert, alle gescheite Menschen täten nicht rauchen, weil es der Verstand benebbelt tät und er tät auch nicht rauchen. Ich selber, ich rauch ja zwar dann und wann, aber jedenfalls musste doch zugeben, Bienchen, dass dieser Herr noch... Ach, schweig mal doch endlich mal da davor still. Der Nachtschatten mach ich nicht und der Fritz mach ich auch nicht. Also brachte man nicht dauernd den ganzen Tag den Kopf voll zu brebeln. Nun, warum willst du dann der Nachtschatten nicht, der ungerade Ding? Willst du deine Mutter unter die Erde bringen, hä? Ach, du bist noch ein Nagel an meinem Sasch, du widerspenstig Grott. Warum willst du dann der Nachtschatten nicht? Antwort will ich haben auf die Stelle. Er ist ein Siffer, dann er stinkt auf drei Schritt noch Schnaps und er meint's nicht aufrichtig. Nein, du Spektakel. Wenn ich so hätte denken wollen, da wäre ich ja alle Jungfer geworden. Noch Schnaps stinken. Nur wenn er auch vielleicht einmal ein Gläschen trinkt, darum kann er doch alles ein ordentlicher Mann sein. Mein Moin, Baradan wollte mich erst anbrasieren. Und wie ich nicht gelitten habe, hat er mich wie dir geschollen. Ich weiß nicht mehr recht wie. Und da hat er Spaß gehabt, der ist ein lustiger Patron. Das Mädchen hat einfällt wie ein Aalhaus. Schlacht er den Hochmutsgedanken aus dem Sinn, es bat all nix. Du wirst immer froh sein, wenn er dich nimmt. Wann ihr so lang gesund bleibt. Kein Wort mehr. Ein Eis in den Kopf, den wollen wir dir schon kurieren. Hast du nicht mehr lieb zu deinen Eltern, du gottlos Stick? Heute bei 14 Tagen Verspruch, dann machst du deinen Mutterkopf aufsetzen, wie du willst. Ja, wenn ich schweigen muss, dann denke ich mir mal da. Das wird der Herr Nachtschatten sein. Oh, yes. Sei ihm nur höflich, sonst kriegst du mich an den Hals. Herein. Ach, unser lieber Herr Nachtschatten. Gerade hat das Bienchen gefragt, ob sie nicht bald kommen täte. Habe die Ehre, mich Ihnen allerseits gehorsamst zu empfehlen. Sind Sie mir noch böse? Gott soll mich bewahren, ich bin gar nichts. Ich muss vor den Schuldigen sein. Willst du da bleiben, der ungezogene Stick? Nimm dich hier eine Nacht vor mir. Ich hatte dir nämlich gerade gesagt, dass du musst was holen. Aber, so, ja. Aber jetzt darfst du natürlich bleiben. Ja. Setz dich nur da neben. Sie wollte Ihnen Platz machen, Herr Nachtschatten. Lassen Sie sich nieder, Herr Nachtwächter. Ich hab die Ehre, Ihnen Ihren wertesten Namen nicht recht zu wissen. Nehmen Sie es nicht, übel. Nachtschatten, wertester Herr Puddel. Ah, Nachtschatten ist mein danke, Name. Danke der Nachfrage. No, was bringen Sie dann Neues, Herr Nachtschatten? Sie wissen doch immer mehr als unser Ahns. Sehr verbunden. Haben Sie schon von dem Verbrechen in verwichener Nacht gehört? Verbrechen? Ja. Was für eine Sache. Ich war doch gestern Mittag aus, da hat mir kein Mensch etwas davon gesagt. Wo dann? Was? Sie haben noch nichts davon vernommen? Nein. Ich mache mir ein Vergnügen daraus, Ihnen eine genaue Erzählung des Vorfalls mitzuteilen, an dem ich möchte mich nicht rühmen, auch meinen Anteil habe. Fräulein Bienchen muss mir aber vorher versprechen, sich nicht fürchten zu wollen. Ich bin nicht so fürchterlich. Das wäre der Wert. Das Verbrechen geschah bei einem Metzger. Wenn ich nicht irre, so heißt er Knipelius. Ach, ist Knipelius? Knipelius? Aufzuwarten. Alles hatte sich in dem Hause desselben zur Ruhe begeben. Sehr merkwürdig. Wie ich Ihnen sage, wertester Herr Puddel. Plötzlich vernimmt der Sohn, ein von der Universität zurückgekehrter junger Mensch... Ah, das ist niemand anders als der Fritz. Dieser also vernimmt neben seiner Stube ein Geräusch. Er ermuntert sich, reibt sich die Augen und hört deutlich, dass jemand in dem anstoßenden Kabinett herumtappt. Voll Unbesonnenheit, denn jeder Vernünftige würde die Leute geweckt haben. Voll Unbesonnenheit, sage ich, springt er in das Kabinett, als er sich plötzlich in der Dunkelheit von drei baumstarken Kerls mit Säbeln und furchtbaren Schnurrbärten gepackt und niedergerissen sieht. Hat er sie da nicht gekannt? Hey, du hörst doch, dass es stockdunkel war. Er ringt mit ihnen. Sie setzen ihm ihre Pistolen auf die Brust und drohen ihn zu erstechen, wenn er nur den geringsten Laut von sich gäbe. Einer beraubt inzwischen den Geldschrank seines wertvollen Inhalts. Der junge Mensch in seiner Todesangst wagt nicht, um Hilfe zu rufen. Er wird grausam misshandelt. Und wie mir ein Zeuge berichtet, zweifelt man an seiner Rettung. Gott, was gibt's für schlechte Menschen? Also morgen müssen aber gleich die kaputten Läden gemacht werden. Hören Sie gefälligst weiter. Der junge Mensch erweckt durch sein Geschrei in der Nachbarschaft die Leute und das Volk läuft zusammen. Auch ich höre Hilferufe und halte den Dieb. Mein erster Gedanke war, wenn diese Verbrecher womöglich jetzt das Leben der Familie Puttel bedrohen. Jesus, mir wird's jetzt noch schwach. Ruhe, keine Angst, werte Frau Puttel. Ich habe mich ja sofort ans Rettungswerk gemacht. Ja. Schon war ich einige Schritte gelaufen, um ihr Haus gegen jeden Überfall mit dem Einsatz meines Lebens zu verteidigen. Da kommt einer der Verbrecher in schnellem Lauf aus einer Nebengasse und rast mit erhobener Pistole geradeswegs auf ihr Haus zu. Allmächtige, dass man überhaupt noch lebe. Unbeschadet, dass ich nur mit meinen bloßen Fäusten bewaffnet bin, setze ich dem Riesenkerl nach, nähere mich ihm immer mehr, will ihn gerade fassen. Da springt er mit einem riesigen Satz in den Garten der Wirtschaft zur Traube. Ich ihm nach, aber umsonst. Er war verschwunden. Er hatte die Flucht ergriffen. Nun, ich wusste sie jedenfalls gerettet und habe noch eine Weile mit einem jungen Menschen in der Traube zusammengesessen, der mir die Ereignisse im Hause Knipelius erzählte. Ei, da haben Sie uns ja das Leben gerettet, Herr Nachtschatter. Ich bin ja noch ganz geriert. Nun, was ist dann mit dem Fritz? Ja. Ja, denken Sie. Wie mir der Mann in der Traube erzählte, fand man diesen jungen Knipelius entseelt. Hoch, was du nicht sagst! Ach, du Liegusch! Ein Beweis für die Gefährlichkeit der Verbrecher, die ohne mein Dazwischentreten vielleicht auch bei Ihnen... Sie haben uns vor dem Blutbad gerettet, Herr Nachtschatter. Wir sind auf ewig in Ihrer Schuld. Also, wie es dem Fritz gegangen ist. Also, kennen Sie uns jetzt hier? Ja, kennen Sie denn denselben? Ach, ja, ja. Der ist als früher in unserem Haus aus- und eingegangen. Ja, und Wahrheit meint er star. Wäre das möglich? Ja, und hat frisch und gesund ausgesehen und hat noch der gefragt, Vater. Das ist aber doch merkwürdig. Hein Nacht in seinem Blut rumgeschwommen und der Morgen drauf auf der Bahn. Das heißt, ich mal eine gute Natur. Ach, gehen Sie doch, Vater. Lassen Sie sich doch nichts weismachen. Wie hat's dann der junge Mensch angestellt, dass er in der stockdunkle Stub den der Reiber ihr Schnappert hat sehen können? Du müsst ja gerade die Stadtbrille aufgesetzt haben. Also, das müsste dann doch eine Verwechslung sein, Herr Nachtschatter. Ja, das ist, das... Ja, also, da muss ich falsch unterrichtet worden sein von diesem jungen Mann in der Traube. Jedenfalls habe ich den Kerl unter Einsatz meines Lebens verfolgt. Aber das ist ja selbstverständlich und nicht der Rede wert. Aber sprechen wir doch von Ihnen. Was machen Ihre Gliederschmerzen, verehrter Herr Puttel? Doch hoffentlich besser. Och, es geht eben recht gut. Nur im Knick, da reißt man als noch ganz merkwürdig. Und in der Arm, da spür ich so eine Jucke und eine Reise. River und ein Niver. Am ärgsten aber, da rumort man im linken Hinterfuß. Wenn ich so da drauf trete, du, da mahn ich müsste in die Luft fahren vor Schmerzen. Ach, ich bin gar nichts mehr nutz. Ah, verlieren Sie nur den Mut nicht. Es wird wieder besser werden. Ach, ich wüsste nicht, was ich drum geb, wenn ich in anderen Umständen wär. No, Sie greife schon nach dem Hut? Ja. Ich bedauere des Vergnügens Ihrer angenehmen Unterhaltung, mich berauben zu müssen, da mich brisante Angelegenheiten abrufen. Wollte nur sehen, ob Sie gesund sind und ob nicht doch einer der Verbrecher, trotz meines Dazwischentretens... Aber es ist ja alles in Ordnung. Ja, ja, ja. Habe die Ehre, mich zu empfehlen. Ja. Seien Sie so frei und kommen Sie bald wieder. Alle Bienchen bringt der Herr Nachtschatten aus. Aber wenn der nicht wäre, dann wären wir vielleicht alle nicht mehr. Fräulein Bienchen. No, was wäre gefällig? Warum erhören Sie mich nicht? Ich habe das Ja-Wort Ihrer Eltern, aber Sie, Sie zerreißen mein Inneres. Dann gehen Sie zum Schneider und lass es klicken. Hier ist die Tier. Nur einen Kuss. Sind Sie mir Schucke? Ach noch? Sie stinken noch Schnaps, da ist es Wiese. Die Pote weg! Wenn mir doch nur eine kleine Berührung Ihres Händchens vergönnt wäre. Das können Sie haben. So. Au! Wollen Sie auch noch auf die Anna Back? Nett? Dann guten Abend. Du, hörst doch mal. Geh mal her, es ist gut, dass ich dich allein hab. Ich muss dich mal über etwas befragen, Bärbel. So, und das wäre Fritz? Siehste, Bärbel, ich war da doch immer gut und hab da schon manche Gefallen getan. Jetzt ist die Reihe an dir. Du bist doch schon lange dahin gekommen, wie es zwischen mir und das Puddelsbienchen steht. Jetzt komme ich von Giese und freue mich wie ein Kind, dass ich sie mal wiedersehe. Und wie ich heute Morgen hinkomme, traktiert sie mich per sie, ist mal grob und sagt, ich soll die Blatt putzen. Es muss was vorgefallen sein, Bärbelchen. Und du weißt. Ich? Sag mal die Wahrheit. Ist du der Aachen gefallen? Hat sie wirklich ein Aach auf den Kamera, den schlechten Nachtschatten? Guck mal ans. Sonst ist ihm der Herr Bruder so grob und malträtiert am, wo er kann. Und wenn er am braucht, da kann er höflich sein. Na, Bärbel, red offenherzig. Ich hab da auch was mitgebracht. Ach, das wird ebs recht sein. Da? Das ist eine feine englische Schere, die habe ich von meinem letzten Geld in Frankfurt gekauft. Da braucht sich die vornehmste Dame nicht zu schämen. Du bist nicht so dumm, als wie es da aussiehst. Die hast du den Bienchen geben wollen. Und wie die dich hat abfahren lassen, da willst du mich jetzt weismachen, als hättest du von mich gekauft. Sei doch nicht so misstrauisch. Naja, die Schere ist schöner als ein Hummels Regine, ihr. Na also, wenn du es dann wissen willst, das Bienchen ist richtig versprochen. Offiziell von der Eltern. Also in so ein besartigen Kamuff hat sich das Bienchen verkeilt. Ja, ist denn das Menschen menschlich? Das habe ich ja nicht gesagt, dass sie sich verliebt hat. Die Aale wolle es. Die Puddelin war vor 14 Tagen da und hat davon gesprochen. Mädelisch hat sie über dich resigniert und hat gesagt, aus eurer Liebschaft kennt nichts werden, sie wäre schon vergeben. Ich wollte, dass er feierisch gehen ist. Drum war das Bienchen so brutal. Nun, ist denn das Bienchen einverstanden? Tja. Ist denn das Päckelchen besorgt worden, wo ich mit meinem letzten Brief geschickt habe? Das wollte ich mahnen. Halte mal, was soll denn das heißen? Er wird mir doch nichts damit gemacht haben? Du weißt, Eppes, du, das sehe ich da an der Nase an. Was soll ich denn da wissen? Wenn du was nicht sagen willst, bitte. Aber ich weiß auch Eppes von dir. Von mir? Eppes sehr Unangenehmes, mein Herzchen. Wenn das der Vater Spitz kriegt, da bist du aber geliefert. Och, wieso dann, Stusser? Nix, Stusser. Weißt du, was ich die Leute erzähle wegen dem Einbrecher damals? Das wäre gar kein Einbrecher gewesen, sondern eine, wo der Mamsell Bärbel einen nächtlichen Besuch gemacht hat. Also, Das steht dem Vater besser nicht zu Ohren kommen. Denn wenn ich gefragt werde und wenn ich mir's überlege, ich hab den Kerl ja nur von hinten gesehen. Aber das hätte gut dein Schneider gewesen sein können, der Faldin. Mit dem hast du doch etwas. Gib's doch zu. Oh, Fritzi, du wirst doch nicht so gemein sein. Aha, auf einmal Fritzi. Natürlich wär ich nicht gemein sein, wir sind doch Geschwister. Gerne. Aber eine Hand wäscht die andere. Hilfst du mir zu deinem Bienchen, helf ich dir zu deinem Faldin. Und das bald, damit du mir nicht ins Gerät kämpfst. Ach, Fritz, wenn du das könntest. Natürlich kann ich, also wann ich kann, hast's. Aber erst will ich wissen, was mit dem Päckelchen los ist, an die Bienchen. Und warum die so ist. Naja, also, die Wahrheit ist, Fritz, ich darf ja eigentlich nichts sagen. Der Vater hat's mir streng verboten. Aber ich sag das doch. Der Vater hat das Päckelchen aufgemacht und mir alles gegeben. Und hat einen Frisierkamm ins Päckelchen getan. Und hat's ins Puddels geschickt? Ja, aber du darfst mich nicht verraten. Jetzt weiß ich, wo der Wind herpfeift. Na, wat? Ihr sollt mich kennenlernen. Warte doch mal, Fritz. Aber willst du das? Ihr sollt mich kennenlernen. Ja, Fritz. Ihr sollt mich. Fritz. Das muss ich ja zugeben. Der Bub dauert mich, Katharina. Aber ich kann ihm nicht helfen. Ja, warum soll er dann das Puddel Sabine eigentlich nicht heiraten? Ich halte es fürs Beste, ich schicke nach Giese, dass ihm die Streich vergehen. Denn ich habe gehört, wenn einer rechtschaffen studieren geht, da kennt gar kein anderer Narrheit in seinem Kopf aufkommen. So hat's mein Vater selig mit mir auch gemacht. Ich habe Aache für Mädchen in der Nachbarschaft geworfen und hab sie nicht gekriegt. Kannst von Glück sagen, dass du mich gekriegt hast. Na ja, das Puddels Mädchen ist jedenfalls, soweit man hört, ja ganz ordentlich. Aber wo sie schon versprochen ist, soll unser Fritz Herrn Schnabel davon lassen, wo er ja ohnehin vor der ersten 10 Jahren an keinen Heirater denken kann. Ein Student und heiraten, ja, wenn er einen anderen Beruf hat. Also, in allem gebe ich den Nachvater. Aber studieren muss der Fritz. Der soll mal etwas Hohes werden. Was soll dann mit dem übrig gebliebenen Speck gemacht werden, Vater? Ei, Fritz, wie siehst dann du aus? Ja, was du denn, der Fritz? Wie kommst dann du zu dem Aufzug? In der Metzgerscherz und mit der Schüssel? Oh, ich hab draus dem Geselle ein bisschen Waschtackele helfen. Na, das ist ja allerhand. Student hackelt Wascht. Sofort ziehst du das Zeug aus. Also sowas muss, das kann man ja nicht glauben. Sowas, hä? Schlagfluss. Sieht er nicht aus wie ein gelernter Metzger? Na, das ist aber schön von dir, dass du deinem Vater sein Metier nicht verachtest. So war ich als Bub auch. Da war das Wursthackele, das war mein größtes Pläsier. Den nadischen Rock hast du auch in der Schrank gehängt. A la Bonheur. Jetzt sitze ich nur ordentlich auf die Hose. Das Wursthackele, das will ich da weiß Gott nicht verwehren. Nur alles mit Maß und Ziel, dass dein Wissenschaftler keine Not unterleide. Denn du sollst mal wieder nach Gießen. Geh her, trinke mal mit mir. Na, was ist denn das für ein Gesicht? Ich kann mir so denken, was da im Kopf rumgeht. Trink, es wird nichts draus, es geht nicht. Also in einer Woche vier, dann machst du wieder nach Gießen. Sehen Sie, Vater, ich hab etwas auf dem Herzen. Ja, das merke ich ja schon die ganze Zeit. Nochmal raus damit. Na, Kaspar, ihr Männer, die kann ich nicht riechen. Ach, es ist mir leid, dass ich studiert hab. Mir auch. Gott soll's wissen. Und meinem Geldbeutel am allerletzten. Du wirst hinter drei doch noch der Buckel voll Schulden haben, hä, Bärsche? Geben Sie acht, Sie werden mir nicht Unrecht geben. Ich hab keine Lust gehabt, das wissen Sie. Und es hat Hitz genug gekostet, bis ich noch mal durch die Klasse geritscht war und hat das Examen mit Ach und Krach bestanden. Wer aber war daran schuld? Kein anderer Mensch als die Mutter. Die hat absolut gemahnt, ich müsste mal als Doktor den Leuten Unterkunft auf dem Kirchhof verschaffen. Wenn es nach meinem Sinn nachgegangen wäre, dann wärst du Saalabern. Dazu hatte ich auch keinen Schneid. Ja, na zu was dann? Dachdiebe? Das werden Sie nicht von mir denken. Wie ich nach Gießen gekommen bin, da hatte ich immer meinen Kummer, dass ich so weit von Ihnen weg war, Vater, und kennt Ihnen nicht unter die Ärmel greifen. So, na. Schön von der Fritz. Liegst du mich aber nicht an? Mit dem Medizin studieren wollte man es auch nicht in den Kopf. Das ist der Ihnen Sauerei, das glauben Sie gar nicht. Da ist die richtige Schmetzerei was ganz anderes. Na ja, aber da muss man sich eben tragen wie Ihnen. Ich habe einen ordentlichen Abscheu davor gekriegt. Wenn ich mal alles gedenkt hab, jetzt kennst du bei deinem Vater sein, kennst ihm beispringen, dass er nicht so viel zu tun hätte und hab mir das so recht aussimuliert, wie ich neben Ihnen dort stehen am Hacklotz. Da ist mir's alleweil ganz ladmiedig geworden. Ja, ja, das ist einmal jetzt nicht mehr zu ändern. Und doch, Vater, Sie dürfen mir's aber nicht übel nehmen. Entschuldigt es meiner kindlichen Lieb. Was wird denn da wieder zum Vorschein kommen? Ich war Ihnen dasch und dasch melancholisch. Kein Essen und kein Trinken hat mir mehr geschmeckt. Ich bin rumgedatzelt wie ein Schatten. Da hat mir dann ein Doktor geraten, ich soll's studieren aufgeben. Das tät mir den Kopf als nur noch mehr verrücken. Und da hab ich... No? Da hab ich gemacht, dass ich relegiert worden bin. Was? Und jetzt bin ich da und will Ihnen Ihr Leben versiesen. Nur wegen Ihnen hab ich das gemacht, Vater. Versiesen? Versauern willst du mir mein Leben? Du schandbarer Mensch, du! Muss man das auch noch erleben? Jetzt wissen Sie es, Vater. Überlegen Sie sich's. Ich hab als pflichtgetreues Kind so handeln müssen. Ja, also ungerade Kind, Gallievogel, sowas und einfach mal gut Geld. Gott, was verfiert der Mann dann wieder gekrischt? Drei Häuser weit muss man es ja hören können. Und die Nachbarschaft müsse denken, man hätte uns an den Kepp. Was ist dann los? Gewiss, ich werde Fritz, da wollte ich wetten. Jetzt hast du es mit deinen dummen Plänen. Ach, ich hab mir so gedenkt, ich hab's ja gleich prophezeit. Schmeiß das Geld in den Dreck. Man hab ich ja zu viel. Zu Bärbel warst du, was der Mann will. Na, Mutter. Also reiß doch euer tauben Ohren auf. Der Fritz ist regaliert. Hinausgeschmissen. Alleweil hat er mir's gestanden. Da haben wir den Frost. Das ist doch kein so groß Unglück. Wir haben den Fritz ja von Gießen weggetan. Ja, wie du das verstehst in deinem anfälligen Sinn. Jetzt darf er nicht mehr hin nach Gießen. Wie soll's denn da mit seinem Studieren gehen, hä? Also ich meine, das Ding müsste man machen können. Da täte man sich an seinen Professor wenden, in einem höflichen Schreibens und täte ihm die Sache recht auslehen. Die lassen gewiss wieder nach Gießen, dass er fort studieren kann. Darum kann er ja als redigiert sein. Ich weiß, es wird mir ganz schlecht. Ach, hättest du mir ja selbiges Mal gefolgt. Na ja, ich hab's ja immer gesagt, zum Studieren hat er keinen Kopf. Aber seine Frau Mutter, ja, die hat ja immer gemahnt, er hätte die Gescheidigkeit mit Löffel gefressen. Ist alles auf Studieren los, wie der Bock auf der Haferkaste. Ja, ja, falls du noch einer der Weibsleid. Und alles für mein Geld. Weißt du dann, was er jetzt werden will? Nur Doktor, wie ich's immer abhaben wolle? Gepiffe, kein Doktor. Metzger will er werden. Jesus, wie furchtbar. Da brauchst du doch nicht so zu lamentieren. Was bin ich dann? Und ich war da doch auch nicht so schlecht gewesen. Mir zugefallen könnte er jetzt werden, was er wollt. Meint, welche Lampe putze. Ich wäsch meine Hände in Unschuld. Ach, was wenn da das Buddels drüber jubeln, wenn sie hören, dass es mit dem Studieren doch noch daneben gegangen ist. Was dauert mich der arme Bub? Dauern? Es wird ihm recht geschehen sein. Da setze ich meinen Kopf gegen einen Nussschal. Na, no, er soll Metzger werden. Mir ist alles ernst. Ach, ey, guck doch mal aus dem Fenster. Ey, da passiert doch was. Ein toller Hund. Ah, Hilfe! Hilfe! Hilfe! Na, was ist jetzt? Seht ihr was? Ah, nein, da ist doch gerade der osische Wagen davor. Wenn man doch bloß mal um die Ecke gucken kann. Guck noch mal, wie die Leute da zusammenrennen. Dummer Schlag. Da gibt ja der Fritz und für die Frau Butler am Arm. Mein Mann, sie wäre ohnmächtig. Spinsch ist auch dabei und führt seine Mutter auf der anderen Seite. Es muss etwas passiert sein. Die Leute bleiben ja alle stehen. Ach, es muss aber schlecht geworden sein. Sie sieht ja aus wie ein Handtuch. Und das Bienchen kreint verständlich. Ach, spring doch um Gottes Willen mal einer raus. Sie kommen ja rein. Da muss etwas Ordentliches der Wehr sein, dann die hat sie uns nerven wie ein Bassestrick. Ach, da ist sie ja. Na, was ist denn? Setz dich doch ein bisschen hin. Setz dich also hin, Frau Puddel. Da hätte man ihn im Trockenen, Frau Puddel. Vater, gib es geschwind vom Bittere her. Das wird Ihnen gleich besser werden. Was willst du dann? Das kann ja keine Sau verstehen. Ja, ich hab's verstanden. Sie will keinen Schnaps. Geben Sie sich nur zufrieden, Frau Puddel. Das war ja nur ein Vergebensschrecken. Der Hund hat Ihnen ja gar nicht gebissen. Was ist er dann zugestoßen? Es war ein Glück. Ich hab dem Hund für die Wärme gegeben. Da siehst du jetzt, Binge, was der Nachtschatten für ein Fitsch ist. Nimmt die Bar auf die Achsel und lauft, als steht's ihn am Brennen. Mutterschaft, sind Sie wieder bei sich? Also sag doch in drei Teibels Namen, Fritz. Was ist denn? Ah ja, so, Sie wissen es ja noch nicht. Wissen Sie nicht, letztens ausgeschellt worden, es wäre ein toller Hund hier. Ich gehe da gerade über die Gassen, begegnete gefragt Vater und ein Bienchen. Da, der bis Nacht schon, der war auch dabei. No, und der tolle Hund? Der kommt gleich, warte so noch ein bisschen. Wie ich an ihn vorbeigehe und schwing, da kreisch auf einmal die Leute, der tolle Hund! Ich guck mich um und sehe auch wirklich so ein wolfsstramische Hunde beirennen. Der Schwanz hat er hängen gelassen und die Zunge armslang zum Hals rausgestreckt. Des Puddelsmisses scheint's nicht gehört haben, dann die sind als du Schuhe ihren Gang fortgegangen, bis der Hund ein paar Schritt hinein war. Da hören sie es, wie die Leute kreischen und gucken sich rum. Und kriegst du und in Ohnmacht falle war eins bei der Frau Puddel. Und den Nachtschatten, den hätte sie sehen sollen, der war mit Armsatz in ihrer Haustier drin. Gott verdeppelt, denk ich. Springt er dabei und verkauft er mit meinem Eistock dem Hund da auf die Schnut. Da hat er gelegen und war Mausratze tot. Na, und dann hab ich und das Bienchen die Frage Vater aufgepackt und habe sie hergebracht, weil es zu uns näher war. Das hast du gut gemacht, Fritz. Sehr gut. Das war wie ein rechter Christ. Na, sein Nächster nicht im Stich gelassen. Du hast zwar böse Sachen in Gießen gemacht. Aber Vater, ich hab doch ne... Schweig mir, es hat seine Richtigkeit. Aber verdorben bist du nicht. Ich will das auch nicht nachtragen. Wenn dir dann das Studieren nicht gefällt, na, da sattel dann meins welche um und wär in Gottes Namen ein Metzger und ein braver Mann. Vater, Sie machen mich glücklich. Bis auf eins. Psst, also das wird nix. Na, Vater, warum dann nicht? Wer es weiß, wird's wissen. Ab und zur Ruhe. Es ging auch nicht und wann ich auch wollte. Sie verzeihen, dass ich mir die Freiheit nehme, aber die Stimme des Mitgefühls war stärker als die Etikette. Gucken Sie, Vater, der kippt hinterher wie die Frau von Bensem. Hochgeschätzte Frau Puddel. Frau Puddel! Frau Puddel, welch ein schreckliches Ereignis. Steht lieber noch ein bisschen Eierkreische, wo die Frau nicht bei sich ist. Sind Sie verrückt? Ach, Sie sind es. Von Ihnen bin ich dergleichen schon gewöhnt. Sie sind wohl sehr erschrocken, Fräulein Bienchen, ja? Duckmäuser, verdammter. Da können Sie nicht stehen bleiben. Wenn so viele Leute um den Sessel rumstehen, kriegt die Frau gar keine Luft. Nehmen Sie doch ein bisschen Verstand zusammen. Jetzt drücken Sie sich schon bei. Wären Sie vorhin bei der Spritz geblieben? Ach, mein Mann, die Frau Puddel kommt zu sich. Also, um ein Haar, da war ich das tot. Ich sehe noch dem Hund sein fürchterlicher Rache, wie ein Geh ich mich aufgerissen hat. Gott, steh am bei. Ach, Gott sei Lob und Dank, sie kann wieder schwätzen. Ja, wenn die Weibsleute mal nicht mehr schwätzen, da ist mal die am Letzten. Wo ist er dann, der brave Mann, dass ich ihm meine Dankbarkeit abstatten kann? Ich bin entzückt, ihr teures Leben aus aller Gefahr gerettet zu sehen. Herr Nachtschatten, kommen Sie mal näher. Ja, ich bin ja da, also, Frau Puddel. Ich hab's ja geahnt, dass Sie es wieder waren. Ja, wenn Sie nicht gewesen wären, ach Gott, also da hätte mich ja der tolle Hund in Stücke verrissen. Und wo ich dazu noch mein Schwarz Merino und Glader hab. Ich wollte es ja auslassen. Also mein Mann, das hätte mir geschwant. Ach Gott, ja volle Spritze von Ruf. Ahne neben anderen. Das kannst du mal in kalt Wasser auswäschen, wenn die Flecken nur rausgehen. Das war ein Christkindchen von meinem Mann. Wenn der Kerl der Nachtschatten nicht auf neue Praktika ausgeht, lass ich mich unerst der Oberste aufhängen. Was der Puddeln wieder vorbischt, der liegt gewiss wieder, dass ihm die Aare übergehen. Ich will dem Ding doch mal zugucken, wie weit er seine Unverschämtheit treibt. Dann wird er öffentlich blamiert. Ei, wie haben Sie dann das bloß geschafft, liebe Herr Nachtschatten, dass der tolle Hundarm nicht verrissen hat? Ach, ganz einfach. Ich habe ihn von Ihnen abgelenkt. Ach. Ich habe seine Aufmerksamkeit bewusst auf mich gelenkt und bin ihm vorangelaufen, immer knapp vor ihm her. Ja, und so war es dann ein leichtes, das gefährliche Tier zur Strecke zu bringen. Ach, mein Retter, schon zum zweiten Mal mein Lebensretter. Pflicht. Menschenpflicht, weiter nichts, Frau Puddel. Seien Sie versichert, einen tollen Hund unschädlich machen. Kleinigkeit, wahre Kleinigkeit. Ich Wissen Sie, ich bedauere mich. Ach was, Sie brauchen gar nichts zu bedauern. Also Sie waren mein Schutzengel und Ihnen verdanke ich mein Leben und dass mein Kleid nicht ganz für die Katz ist. Mein Dank aber, der wird nicht ausbleiben. Auf Parol, der wird nicht ausbleiben. Ja, was ist dann, Fritz? Ich meine, du hast den Hund totgeschmissen. Natürlich, warte Sie nur, ich will nur mal sehen, wie weit der Kerl seine unverschämte Liegerei treibt. Also wie kann ich es Ihnen dann bloß vergelten? Fordern Sie, Ihnen kann ich nichts abschlagen. Ihre Güte beschämt mich. Ach, ich wüsste wohl ein Kleinod, zu dem ich aber kaum die Augen aufzuschlagen wage, weil mich die Strahlen seiner Herrlichkeit blenden. Hier steht es. Das ist ein rechter Komödiant. Ach so, das kennt sich Mädchen. Ah, das wollen wir schon machen. Aber bleibt dann bloß mein Mann, die Schlafkapp. Ah, der ist alles an der La. Ah, sollten doch gleich ans holen. Frage Vater, ich hab doch schon nach ihm geschickt. Ah, danke Ihnen. Was wird der gefragt haben, wenn er hört, was ich vor einer Gefahr entgangen bin? Na, das fräst sich noch. Wie meinen Sie, Herr Knibelius? Ich kann mir's denken. Ist das wahr, Fritz? So hätt's mich also nicht geuzt mit dem Frisierkamm in dem Päckelchen? Ich hab dir so wenig in Bosse getan, Pinsch, als ich das Pulver erfunden hab. Wie gesagt, die ganze Geschichte rührt bloß von meinem Vater her und der hat's nicht bes gemahnt. Der wollte bloß deine Alte nicht in die Quere kommen. Ja, aber die Alte? Lass mich noch machen, die will ich schon auf unsere Seite bringen und den Nachtschatten da. Fähr ich über den Dreck. Da kommt ja dein Vater. Ach, Vater, schon was uns passiert. Grüße Gott, mein lieber Herr Pudel. Guten Tag beisammen, guten Tag. Hab schon gehört, was passiert ist. Jammerschad vor den schönen Hund. Alleweil bin ich ihm begegnet. So haben ihn da getragen. Ein Staatshund, sag ich. Nur was macht denn meine Frage? Es geht weit besser. Ja, besser. Bin so fertig wie ausgeblasen Ei. Ich war in einer schönen Gefahr. Und wenn es nicht noch Menschen gäbe, wo sich mehr um ihn kümmern als du, dann wärst du ein Wittmann. Ja, die Leute müssen sich auch um alles bekümmern. Es dauert mich nichts als der schöne Hund. Ich hab ihn genau gekannt, gescheit war er, wie ein listischer Teibel. Und patschtisch wird er doll. Das finden wir auch bei den Menschen. Gerade die allergescheitsten schnappen über. Also rett mein Mann auch noch dem Hund das Wort, wo mein Leben auf der Schnepp gestanden hat. Na, ist das nicht zum Dollwerden, Frau Knibelius? Mach da keinen Kummer, Frage. Doller wärst du nicht, als du bist. Der Hund hat dich ja nicht gebissen. Wart, lass uns nur daheim sein. Ich will dich bedollen. Gefährlich bleibt's immer. Die Polizei soll besser ihn fächelieren. Hätt ich was bei der Sache zu sagen, jeder dolle Hund müsste mir seinen Maulkorb tragen. Und Sie müssten ihn anlegen. Was übrigens das Nähere von eben dem Hund betrifft, so kann ich mit dienen. Es war einer von der kurzhaarigen Art, wo gleich mit gestutzten Ohren auf die Welt kommen. Ah, jetzt halt mal dein Maul. An mir ist es jetzt, mein Dank zu beweisen. Hätte mich der Hund gebissen, so müsste ich es bleiben lassen. Ich rede nicht allein von meinem Leben. Meine Tochter hier ist ja fast ebenso viel wert. Und der hier ist auch gerettet worden. Wenn der Hund uns getappt hätte, der hätte uns zwar in kurz grimmig kleinen Stickelchen verrissen. Na, hat heute doch viele Exempel, dass Menschen undankbar gewesen sind. Aber zu denen gehöre ich nicht. Da kann jedes den Puddel fragen. Na, ist es nicht wahr, Puddel? Na, kannst du nicht retten? Das wollte ich meinen. Sie kann merkwürdig dankbar sein, wenn sie will. Und deren Wege sage ich jetzt laut und will schlecht sein, wenn ich mein Wort nicht halte. Na, wo ist der rechtschaffene Mensch, der uns das Leben gerettet hat? Und der soll kommen. Ich will mein Bestes geben, was ich hab. Kein anderer soll meine Tochter haben. Vielen Dank für das freundliche Angebot, Frau Gevatter. Ich nehme es dankend an. Ich hab das Glück gehabt, Ihnen behilflich zu sein. Was, du, Fritz? Ja, Mutter, der Fritz und kein anderer Mensch. Der Herr Nachtschatte ist schnell in ein Haus gelaufen. Sie waren gleich von sich. Ich habe aber alles gesehen. Der Fritz hat uns das Leben gerettet. Er hat den Hund tot gehabt. Also bitte, ja? Ich habe den Hund abgelenkt. So lasse ich mich nicht zurückweisen. Na, Frage, da hast du dich das mal wieder einmal gepritzt. Ach, Schwein! Das ist ja anerkannt, Fritz. Wenn du den Hund auch tot gehabt hast, abgelenkt hat ihn jedenfalls der Herr Nachtschatte. Abgelenkt ja, so ist gut. Ich will mich nicht riemen, aber was wahr ist, ist wahr. Und jedenfalls habe ich den abgelenkten Hund in dem Augenblick ins Jenseits verfracht, wo er noch gerade so ein Viertelmeter von Ihnen im Hintern, also Ihnen ihrer Rückseite entfernt war. Also das ist wahr, Mama. Und also, deswegen danke ich Ihnen, dass Sie Ihr Wort gegeben haben, demjenigen welcher... Meine bisherige Geduld ist jetzt gänzlich erschöpft. Ich habe den Hund abgelenkt. Ich weiß nicht, wie ich Ihr Betragen nennen soll, Herr Studiosus. Lächerliche Anmaßung oder Narrheit. Aber so viel weiß ich, dass meine wohlbegründeten Ansprüche auf jenes Frauenzimmer um keinen Preis aufgegeben werden. Haben Sie mich verstanden? Wie können Sie Liegebeutel und Knotsch mit ihm, ihrem Reibeisengesicht und ihrem Kescherhage von Renars Absicht auf ein Mädchen haben? Man meint ja, der Teufel hätte Erbse auf ihn in ihrem Gesicht gedroschen. So bitte, ja? Lassen Sie sich harmgeier, seine Birnen sind gegessen. Sie machen ihn gar nicht. Also ich muss Sie daran erinnern, verehrte Frau Puttel, dass ich bereits zum zweiten Mal mein Leben für Sie in die Schanze geschlagen habe. Richtig, natürlich. Wie Sie damals da einen von denen drei Verbrecher in die Flucht geschlagen haben und haben gehindert, dass er uns ermordet hat. Das müssen wir auch rechnen. Was? Was ist denn das für eine Geschichte? Damals, da wo bei Ihnen eingebrochen worden ist von denen drei Kerl, da hat doch der Herr Nachtschatter einen von denen verfolgt, wie er da in unser Haus ihn machen wollte. Drei Kerl? Ja, seit wann waren das drei Kerl? Ich denke, es war nur einer. War bloß einer. Die anderen zwei hat der Liegebeutel hier dazugelogen. Bitte sehr, ja? Ich habe auch immer nur von einem gesprochen. Oder habe ich jemals etwas anderes gesagt, als dass ich einen Verbrecher verfolgt habe? Das ist wahr. Nichts anderes haben sie nicht gesagt. Eber hat er noch von drei gesagt, wo er bei uns eingebrochen wäre. Damals habe sie aber doch auch so was gesagt, Herr Nachtschatte, von drei baumlangen Kerl mit Säbel und Schnurrbär. Ach, baumlang, Säbel, Schnurrbär. Das war erstens einer, dann kein Baumlanger und kein Säbel hat er auch nicht gehabt. Und von einem Schnurrbart hätte ich auch etwas sehen müssen. Es war eher einer von meiner Statur und schmächtig wie ein Schneidergesell. Bist du ruhig? Also ich meine eben wie ein Gesell, ein Tischlergesell und so, oder kein bestimmter Ort von Gesell, nur so. Also jedenfalls, das mit denen drei Kerle ist glatt gelogen. Ja, dann bin ich selbst belogen worden. Ich habe ja immer betont, dass ich nur einen Verbrecher verfolgt habe. Und das habe ich. Und der war baumlang und hatte einen Schnurrbart. Von den beiden anderen Verbrechern hat mir nur ein junger Mann in der Traube erzählt. Der kann es bezeugen. Dieser Zeuge dürft auch nur in Ihnen Ihrer blinden Fantasie bestehen. Also bitte, wir können ihn ja fragen. Es ist der Schneidergeselle namens Valentin Schloberger. Jesus, der Valentin. Ach, vergessen Sie mal, ihr Rednen. Vater! Draußen ist ein junger Mann, der schreibt sich Schloberger, Valentin Schloberger. Der sagt, er müsste dich unbedingt sprechen. Ach, um Gottes Willen. Was? Das ist doch der, von dem gerade redest. Genau der. Sie können ihn selber fragen. Erinnern mit ihm, der Sache muss auf den Grund gegangen werden. Das ist doch bei uns passiert. Kommen Sie nur rein, Herr Dings. Entschuldige vielmals. Ich wusste ja nicht, dass ich Ihnen so stehen tue. Sie stehen absolut nicht. Im Gegenteil, Sie kommen uns sehr gelegen. Vielleicht ist Ihnen bekannt, dass vor drei Wochen bei uns eingebrochen ist worden. Nein. Also, das heißt, ja. Also, jedenfalls, flüchtig gehört habe ich schon davor. Allmächtige, wenn das nur gut geht. Jetzt behauptet dieser Herr Nachtschatte hier, Sie wären das gewesen. Ich wäre? Also, das ist nicht wahr. Ich, also so Gemeinheit, das kann der doch gar nicht wissen. Im Übrigen war es ja auch so dunkel, dass man mein Gesicht auf keinen Fall erkennen konnte. Ich meine, wenn es mein Gesicht gewesen wäre, dann hätte man es auf keinen Fall erkennen können. Moment, der Herr Nachtschatter behauptet ja nicht, dass Sie der Einbrecher waren. Ach so, nicht, Gott sei Dank. Sondern, dass Sie ihm von den drei Einbrechern erzählt hätten. Erinnern Sie sich doch, Herr Schloberger. Wir haben doch noch in der Traube zusammengesessen. Sie müssen sich doch noch erinnern. Ja, also direkt erinnern könnte ich mich direkt nicht. Mein Lebensglück hängt davon ab, dass Sie sich erinnern. Man will mir die Hand von diesem Fräulein Bienchenputtel streitig machen, indem man mich zum Lügner stempelt. Das bist du, Aachen. Die Bienche will dich nicht, die will mich. Mit Ihnen rede ich überhaupt nicht. Erinnern Sie sich also, Herr Schloberger. Sie sehen doch, was davon abhängt. Ich hatte Ihnen doch noch von meinen Beziehungen zur Familie Puttel erzählt. Ach, richtig. Ja, jetzt tue ich mich erinnern. Also von drei Einbrecher war die Rede, das schon. Ich habe eben nur erzählt, was mir erzählt worden ist. Und mir ist was von drei Einbrecher erzählt worden. Aber ich habe auch erzählt, dass ich nur erzähle tät, was mir erzählt ist worden. Sehen Sie, er bezeugt es, er hat es erzählt. Sehen Sie? Und ich habe auch nur erzählt, dass ich nur erzählt habe, was mir erzählt worden ist. Bitte, ich bin rehabilitiert. Das müssen Sie doch zugeben, Herr Puttel. Ja, also... Natürlich ist er repatriiert. Also sehen Sie, die Sache ist bewiesen. Also Bärbel, wenn mir dein Damian von Faldin meine Sache mit dem Bienchen kaputt macht, dann mach ich aber auch mein Maul auf. Um Gottes Willen, Fritz, bloß nicht. Ich danke Ihnen für Ihre Zeugenaussagen, verehrter Herr Schloberger. Sie wissen ja auch, in wie warmen Worten ich von meinen künftigen Schwiegereltern gesprochen habe. Ja, das kann ich mich genau entsinnen. Sie waren allerdings schon ein bisschen voll, aber im Weiß sagen ja die Leute die Wahrheit. Der Herr Puddel haben sie gesagt, dass wir auch einer von denen guten Hambel vor die Schad ist, dass sie nicht gleich mit Herrn auf die Welt kommen wären. Das Gescheitste an ihm wäre, dass er Geld hätte. Also das habe ich nicht. Doch, das kann ich bezeugen. Und von der Frau Puddel haben sie gesagt, sie wäre wie ein feierischer Drach, wo das Bienchen bewachen tät, mit dem einzigen Unterschied, dass ein richtiger Drach keine falsche Zähne hätte. Jawohl, ja, das kann ich auch bezeugen. Was hat er gesagt? Das hat er gesagt? Das hast du gesagt, du schlechter Kerl von einem Nachtschatten. Du Schnapsein, du willst mir einen üblen Namen machen. Bin ich vielleicht ein feierischer Drach? Ich? Hä? Ich falsche Zeh? Hast du mir dann schon ins Maul geguckt, du Hungerleider? Deine schäle Aare, die kratzt aus deinem Käsematte-Gesicht. Du willst meine Tochter? Ich will dir dein Maul sauber holen, du hergelaufene Dachdieb, du. Aber liebste Frau Puddel, ich habe das nie und nimmer, ich habe zweimal ihr Leben gerettet. Entschuldigte Frau Puddel, der Mann hat Ihnen so furchtbar beleidigt, dass ich mich verpflichtet fiel, denselbe Ihnen aus dem Gesichtswinkel zu schaffen. Worum ich gebeten habe, mich? Zu dir aus, Lumpekerl, oder du fliehst durchs Fenster. Rühren Sie mich nicht an, Sie Raufbolzi, ja? Die Sache wird ein gerichtliches Nachspiel haben. Sie haben es gerade nötig. Ein Haus, in dem solche Sachen passieren, wie in der ganzen Stadt erzählt wird, das verlasse ich nur zu gern. Mein Haus? Von meinem Haus werden Sachen erzählt? Fängt der Kerl auch noch mit mir an? Was werden für Sachen erzählt? Wenn Sie es genau wissen wollen, in der ganzen Stadt wird erzählt, dieser Einbrecher damals, das sei gar kein Einbrecher gewesen, sondern ein Kerl, der gerade dabei war, die Nacht bei ihrer Tochter Bärbel zu verbringen. Ja, ja, ja, in der ganzen Stadt wird es erzählt. Und dieser Herr Schloberger, der sich hier als Zeuge aufspielt, jawohl, ja, ja, ja, jetzt entsinne ich mich genau, der hat es erzählt. Das kann ich bezeugen, Herr Schloberger. Also entschuldigst du, Herr Vater, wann ich von Ihnen im Hausrecht Gebrauch mache, aber was zu viel ist, ist zu viel. Auf den kürzesten Weg hinaus, du Wärtschen! Au! So, die Scheibe werde ich Ihnen ersetzen, Herr Vater. Aber das hat sein müssen. Und jetzt zu Ihnen, Herr Faldin Schloberger. Also so ist es, dass Sie den guten Ruf meiner Schwester Bärbel beschmutze, den guten Ruf von meiner Familie und damit meinen guten Ruf. Aber Fritz, hörst doch mal, ich hab doch gar nicht... Maul gehalten, Herr! Ob Sie haben oder nicht. Der Nachtschatten läuft jetzt in alle Gasse rum und erzählt, dass meine Schwester in der Nacht einen Kerl bei sich hat. Und Sie sind schuld dran, Herr Faldin Schloberger. Aber hörst doch mal, Fritz, ich hab doch nie in meinem Leben... Sie sind verantwortlich dafür, dass die Ehre von meiner Schwester befleckt ist. An ihn halte ich mich. Sie sind schuld, dass meine arme Schwester jetzt nichts mehr anders der übrig bleibt, als in der Woche zu gehen. Sie sind schuld, dass meine arme Mutter sich nicht mehr auf die Gasse trauen kann, weil die Leute mit Finger auf sie zeichnen werden. Sie sind schuld, dass mein armer Vater Schloh weiß Haar kriegen wird, soweit er noch hat, und Gram gebeicht über den tragischen Tod seines Kindes als gebrochener Mann durch sein ferneres Leben wandeln muss. Sie sind schuld, dass ich als Sohn einer entehrten Familie nicht mehr wahren kann, mein Versprechen zu halten, wo ich der ehrenwerte Familie Puddelgeber hat, nämlich das Fräulein Binge hier zu ehelichen. Sie haben damit auch die Familie Puddel entehrt. Sie sind schuld, Herr Faldin Schloberger. Und nachdem Sie solchermaßen mich zum Äußersten getrieben haben, da kann ich als Studioses nicht anders, als mich mit Ihnen zu duellieren. Jawohl, auf Leben und Tod. Jetzt lass mich doch noch einmal ein. Wart, Fritz, ich halt doch dein Maul, du Rindvieh, ich will euch doch helfen. Jawohl, ich werde mich duellieren mit Ihnen, Herr Schloberger. Und weil ich jetzt nicht mehr Studioses bin, sondern Metzger, so duellieren wir uns auf schwere Hackbeil. Ob Sie schuld sind oder nicht, es sei denn... Es sei denn... Es sei denn, dass ich das von Ihnen angerichtete Unheil wieder gut mache und auf der Stelle die Konsequenzen ziehe. Ei, was dann für Konsequenzen, Fritz? Indem Sie die zerstörte Ehre meiner Familie wieder reparieren. Denn nur Sie allein kennen das und auf der Stelle bei meinem Vater um die Hand meiner Schwester Bärbel anhalten. Im anderen Fall gibt's drei Tode, wann nicht mehr. Ach so. Ja. Also, Herr Knipelius. Mein Sohn Fritz hat da sehr energisch und vielleicht voreilig gehandelt, aber ich muss zugeben, dass das, was er gesagt hat, in der Tat, also tatsächlich eine Gefahr. Herr Knipelius, ich schwöre Ihnen, über mein Liebes in derartige Schmutzige wird er über Ihr verehrtes Fräulein Tochter niemals kommen. Aber ich sehe ein, dass durch diese schändliche Rette von dem schlechten Nachtschatten Ihrer Familie der größte Schade zugefügt werden wird, wenn ich nicht die Konsequenzen ziehe. Ich ziehe, Herr Knipelius. Heute hat mein Onkel mir sein Geschäft übergeben. Ich bin jetzt Schneidermeister und ehrbarer Bürger der Stadt Darmstadt. Ich bitte Sie um die Hand Ihrer Tochter Bärbel. Du gibst dem Vater um Gottes Willen, ehe die Bärbel ins Wasser geht. Ja, unter diese Umstände, Herr Schloberger, da kann ich wohl nicht anders. Ach, Vaterchen, Mutterchen, ach, ich bin ja so glücklich. Komm an meine Brust, fall dir in schwacher Herz. So ist es recht, da hast du einen Bärbel. Und jetzt, verehrte Frau Puddel und verehrter Herr Puddel, nachdem meine Ehre wiederhergestellt ist, nachdem der Nachtschatten die Kränkrit hat und der dolle Hund tot ist und nachdem die Biensche und ich mir uns schon lang liebe... Ach, Mutterchen, bitte! Dürfen wir, ich meine, wir alle vier, zu Ostern Hochzeit mache. Also, der Fritz ist doch ein Mordskerl. Na, sag ja, Brudel. Na, sag doch schon ja. Ay, ja, nu, ja. Kerle, Fritz, du bist ein Dollaum. Sie hörten Der tolle Hund, eine alte Darmstädter Lokalkomödie von Ernst Elias Niebergall in einer Hörspielfassung von Wolf Schmidt. Die Personen und ihre Darsteller waren Metzger Knipelius, Willi Umminger, Katharine, seine Frau, Else Knott, Fritz, Student, ihr Sohn, Rudi Schmidt, Bärbel, ihre Tochter, Irene Marholt, Herr Puttel, Franz Schneider, Frau Puttel, Sophie Corseus, Sabine, ihre Tochter, Hilde Nocker, Valentin, Schneidergeselle, Robert Stromberger, Herr Nachtschatten, Boy Gobert, Regie, Wolf Schmidt. Sie hörten Der tolle Hund von Ernst Elias Niebergall. Ab dem 30. Mai